C2 Angela Merkel Angela Arnold Schwarzenegger Arnold Michael Ballack Michael Justina Andriak Justina Heidi Klum Heidi Martin und Katrin Döpel Martin und Katrin